lass es euch nicht still liegen. Und ich wollte nicht haben, aufbrechen und biegen. Mein Herz ist mir beinahe stehen geblieben. Von dem Zeitpunkt an wusste ich, dass wir uns lieben. Wir liegen nun mal, wie wir uns betten. Asylum und Fair. Wir liegen nun mal, wie wir uns betten. Asylum und Fair. Ich glaube, ich hab Zigaretten. So wunderschön, euch hier zu sehen. In meinem Leben vermisst. Du hast mir den ersten Abend vor die Füße gepisst. Selbst mit Irium machst du mich immer noch um. Dort sind wir ein paar Schönchen für dich dumm. Ich hoffe, dein Retter in der Not. Warte dir das Wasser und du für mich das Brot. Leck mir die Fotze, du Penner!